Wortschatztraining. Zeitangaben und Termine. Übung 4. Sie hören Ansagen am Telefon. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 4 die richtige Lösung. A, B oder C. 1. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fast fertig. Wir werden morgen früh noch die Reifen wechseln. Dann können Sie morgen Nachmittag Ihr Fahrrad mitnehmen. Wir haben jeden Tag bis 18.30 Uhr geöffnet. Mittagspause 12 bis 14 Uhr. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fast fertig. Wir werden morgen früh noch die Reifen wechseln. Dann können Sie morgen Nachmittag Ihr Fahrrad mitnehmen. Wir haben jeden Tag bis 18.30 Uhr geöffnet. Mittagspause 12 bis 14 Uhr.